Vereinigung aus die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Vereinigung. Was ich heut an Menschen treffe, schwindet nicht wie sonst von dannen. Immer macht ein feines Spannen uns sogleich bekannt und dehnt sich und hält aus und klingt. Denn ich bin wohl endlich, endlich, nicht bloß innen, nicht bloß ferne, mich vertretend folgen gerne euch die Lüfte, Steine, Wälder, wie von mir beschwingt. Sie, die unsere Seelen scheiden, dass die nichtig nicht gleich flüssen, ineinander münden müssen, sie, aus deren Körpern sich zugleich die Brücke schlingt. Endlich offen allen Dingen drückt mein Mund hinein mein Leben und ich fühle wiedergeben, was voll Herz mich sinnenloser Einsamkeit entringt. Und sie werden meine Glieder euch zu spüren dicht beglückte, wie die Sonne, die entrückte, auch der nahe breite Tag ist, der zu allem dringt. Ende von Vereinigung.